Dafür, dass es möglichst gut und klingt. Das ist der Song, der bald ganz Stuttgart einnimmt. Das ist echt ein Rap, ich bin rappen, du Bastard. Bin der Junge, für den dein Vater sogar Angst hat. Und noch was, was wollt die Nutten hier? Mach dir was aus, wenn ich Rap prostituier. Denn es geht nur um Geld, Drogen und Waffen. Ich bin ein Tune, nur tausend von Affen. Wir geben mir eine Lern, ich mach ein paar daraus. Ich bin die vier Assi in deinem verfickten Kartenhaus. Du bist ein G, ich bin ein Gangster-Rapper. Komm bitte, guck, ich sprich mit deiner sexy Schwester. Und ich höre, Mann, halt die Fresse und durchschau dich. Du schießt Lühe auf und siehst schon das Blaulicht. Sieh sich verarscht, weil ich deine Frau fick. Bleibe immer hart und nimm das Geld, du eben einfach mit. Du bist gefickt, auch wenn du dich nicht traust. Dich zu schlägern, ich haue einfach drauf. Ihr habt euch genug auf dem Strich verkauft. Egal was du sagst, ihr seid out. Du bist gefickt, auch wenn du dich nicht traust. Dich zu schlägern, ich haue einfach drauf. Ihr habt euch genug auf dem Strich verkauft. Egal was du sagst, ihr seid out. Rap, Kickboxen und ich box dich nieder. 11. September und ich schock im Flieger. Komm her, Ficker, schlägern am Parkplatz. Gib dir eine Schelle, Missgeh, und dann war's das. Denn ich will nicht, dass ihr Fuß ist gebiert. Was gesagt und ich hab dich schon eine zentriert. Alter, was ist los? Steh doch mal wieder auf. Steh wieder auf und ich schlage wieder drauf. Zieh das Beat, nimm das LSD, komm spitz es rein. Es wird für kurze Zeit die Flügel verleihen. Ich box die Boxen und Schuttert macht das auch. Ich fick die Boxen und plötzlich siehst du auch. Leute, die dich nicht kennen, sagen, hey, wie geht's? Ja, du hast AIDS. Du sagst Hurensohn und ich mach dich kalt. Junge, sowas sagt man nicht, frisst den Asphalt. Du bist gefickt, auch wenn du dich nicht traust. Dich zu schlägern, ich haue einfach drauf. Ihr habt euch Minuten auf dem Strich verkauft. Egal was du sagst.